so vielen Jahren macht das Warten dich schwach. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Endlose Nächte folgt der Morgen danach. Jeder Tag scheint dir sinnlos gelebt. Du hältst deine Maske vor dein wahres Gesicht, die auch, wenn du weinst, für dich lacht. Vielleicht hat der Frieden, der mich tröstet und heilt, ein Gesicht in dieser Nacht. Denn im Arm eines Engels stirbt Vergangenheit und die Zweifel verlöschen, wenn mein Herz nach Ewigkeit schreit. Ich seh in deinen Augen, dass die zerstört. Wer sagt, dass du anders als die anderen bist? Es tut nur so gut, wenn man's glaubt. Man denkt so oft, dass es wahre Liebe ist, bis die Wahrheit den Traum wieder raubt. Doch was soll ich machen, wenn mein Glaube vergeht? Allein hab ich's doch nie geschafft. Manchmal hilft nur noch ein Engel, der sagt, ich geb dir neue Kraft. Denn im Arm eines Engels stirbt Vergangenheit und die Zweifel. Schalten Sie die Heimat ein mit Radio Heimatmelodie. Neu bei Radio Heimatmelodie. Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.